Das waren Birds of Canada mit Reach for the Dead, das Ganze vom neuesten Album Tomorrow's Harvest. Ihr hört den Sunday Service, ihr hört das freie Senderkombinat FSK in Hamburg oder auch das Ganze als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle oder Radio T in Chemnitz. Hier geht's weiter in der zweiten Stunde, wie gewohnt mit den Konzerttipps. Richtig viel gibt's nicht, aber so ein paar Kleinigkeiten vielleicht ja doch dann für euch. Und zwar geht's los mit Mittwoch, den 28. August. Jeffrey Lewis spielt in der Astra-Stube zusammen mit seiner Band And The Rain. Und der Jeffrey Lewis kennt ihr aus der Anti-Folk-Ecke aus New York, hat vor 2 Jahren eine Platte aufgenommen mit dem Titel, Moment, wie hieß sie noch? Ich habe es vergessen gerade eben, aber egal, hier kommt auf jeden Fall Jeffrey Lewis mit dem Track I Got Lost. So fühle ich mich auch manchmal hier im Radio. I got lost and never got caught up. I got lost and never got caught up. Sometime after they said ready start, and before they passed all these old simple parts, I got lost and never got caught up. Did you get lost same time as me? Did you get lost same time as me? You're not quite in the loop, it seems, somewhere behind, and I can see maybe you got lost same time as me. I got lost same time as you. I got lost same time as you. Between trying, tying your own shoe, and still the last one who knows what to do. But I got lost same time as you. Fixed it yet. We got lost and haven't fixed it yet. We must have slept through some crucial step, and ever since been out of our depth. We got lost and haven't fixed it yet. Atlas, das war Dravy Lewis, der Track vom Album A Turn in the Dream Songs, wie gesagt, erschien vor gut 2 Jahren. Dravy Lewis spielt live am Mittwoch, den 28. August in Astra-Stube und von ihm hier noch ein weiterer Track und zwar der Cult Boyfriend. The Misfits are cult rock and roll, worshipped by a few but ignored on the whole. Meet the Feebles is a film cult classic. It's basically unknown, but some say it's fantastic. Most women that I meet seem totally unfazed, till sometimes there's somebody who seems totally amazed. I might not be in magazines as a heartthrob face, but in a few devoted hearts I've found a strong fan base. I'm a cult boyfriend, not a mainstream show. I'm lonely or I'm worshipped by a lady in the know. When you're a cult boyfriend, life is always intense. They love me or they hate me, no one's on the fence. Cerebus is a cult comic book series. It's got fans, but it's never found in movies or in theories. WFMU is a cult radio station, always tuned to by a few devoted fans around the nation. For every time I couldn't get a second date or even first, why does one think I'm the best when all the rest think I'm the worst? All of those times no one at all wanted to know. If I'm really all that awesome, wouldn't more people think so? I guess cult boyfriend is the term for me. It's always been quality, not quantity. A cult boyfriend's like a record in a bargain bin. No one knows its worth till a collector comes in. Who are some cult literary names I can honor? Maybe J.G. Ballard or Flannery O'Connor. Haggis and Fugu, that's like food for cult eaters. Jim Jones, Charles Manson, Father Yod, they're cult leaders. Anyway, the point being, do I have to be magical? Can't we date a few months, then move on, normal and casual? Suicidally alone and then totally smothered. It's so much pressure when you go from one extreme to the other. I guess cult boyfriend is the term for me. It's always been quality, not quantity. A cult boyfriend's like a record in a bargain bin. No one knows its worth till a collector comes in. I'm a cult boyfriend, not a mainstream show. I'm lonely or I'm worshipped by a lady in the know. When you're a cult boyfriend, life is always intense. They're in love or they're indifferent, no one's on the fence. And this song probably ain't gonna go very far beyond an open mic. It's guaranteed, though, 2 or 3 people are really gonna like it. Der Cult Boyfriend, das war ein Track von Dravy Lewis, er live zusammen mit The Rain, seiner Band, am Mittwoch, den 28. August in der Astra-Stube. Da findet diese Woche das Unten am Hafen-Festival statt. Los geht's am Dienstag, den 27. August. Das Ganze dann bis zum 6. September. Unten am Hafen, am Hafen müsste man sagen, das ist nämlich dänisch geschrieben, eine Kollaboration zwischen, ja, Hamburgern Künstlern und dänischen Künstlern aus Kopenhagen zum größten Teil unten am Hafen. Das Ganze findet statt beim ehemaligen England Fair Terminal, direkt an der Elbe. Da wird das Ganze zur Konzertfläche umgebaut mit vielen Ausstellungen, vielen DJs und auch einigen Bands. Am Freitag spielen zum Beispiel Helene Hart aus Hamburg und Kaspar Björker aus Kopenhagen. Der macht elektronische Musik, schon ziemlich kommerziell inzwischen, hier von seinem Album Fool, der Track Lose Yourself to Jenny. It is. Lose Yourself to Jenny, das war Kaspar Björke. Der Musiker aus Kopenhagen spielt am Freitag, den 30. August, im Rahmen des kleinen Festivals unten am Hafen. Und zwar wirklich unten am Hafen. Und zwar im ehemaligen England Fair Terminal, direkt an der Elbe. Ebenfalls dabei am Freitag Helene Hart aus Hamburg und noch diverse andere Künstlerinnen und Künstler. Und eben dort geht es weiter am Samstag, das ist dann der 31. August. Dort spielen unter anderem Aerobik, hier eine Version seines Songs People of Destimate zusammen mit Tex. Come on, come on. Applaus in diesem Fall für Aerobik und Tex und ihrem Track People of Destiny. Das Ganze könnt ihr dann live erleben. Aerobik spielt unten am Hafen am Samstag, 31. August, zusammen mit unter anderem Darling Down Dance aus Kopenhagen und Complicated Universal Come. Auch diese Band kommt aus der dänischen Hauptstadt, von ihr der Track Futuro. Futuro, ein Track vom Complicated Universal Come. Die Band aus Kopenhagen spielt zusammen mit Darling Don't Dance, ebenfalls aus Kopenhagen, und Aerobik aus Hamburg am Samstag, den 31. August, im Rahmen von Unten am Hafen, ein Festival mit deutsch-dänischer Beteiligung, Hamburg-Kopenhagen. Das Ganze am ehemaligen England-Fair-Terminal direkt unten an der Elbe. Das war's auch schon mit den Konzerttipps für heute. Mehr gibt's nicht. Sommerloch galore, aber nächste Woche dann wieder vielleicht ein paar mehr Tipps für euch an dieser Stelle hier beim Sunday Service. Weiter geht's mit Musik, die in den letzten Wochen ein bisschen liegen geblieben ist. In der zweiten Stunde mit Mick Harvey. Der hat mal mitgespielt bei Bands wie Nick Cave und seinen Bad Seeds oder auch bei Crime in the City Solution. Mick Harvey hat gerade mit Four im April eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir einen Track. Und der heißt, Moment, ich muss nachgucken, der heißt The Story of Love. Hier kommt Mick Harvey. What's that you say, girl? You did it all for me. You didn't want to lose your nobility. It sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing your fool. But that's the story of love. Is there some secret only you can know? With dozens of reasons you saw in a picture show. It sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing your fool. But that's the story of love. What's that you say, girl? It's there for all to see. You didn't want to abuse your stability. It sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing. That's the glory of love. We'll be right back. Das war Charlie Boyer und seine Band The Voyeurs. Die Band kommt aus London. Charlie Boyer ist wirklich hier der Kopf der ganzen Truppe, spielt Gitarre und singt. Und ihr Debütalbum Clarietta wurde von Edwin Collins produziert. Die Songs darauf, so eine Mischung aus 60s Pop, ein bisschen 70er Punk vielleicht auch dabei in einigen Stellen. Und wirklich eine schöne Platte geworden hier, Clarietta. The Central Tone oder Tone war zu hören von Charlie Boyer and The Voyeurs. Bisschen rauer geht's weiter mit den Growlers. Die kommen aus Long Beach, Kalifornien, haben mit Hung at Heart vor kurzem ihre dritte Platte veröffentlicht. So ein Sound, der eher so ein bisschen an 60s Rock und Skiffle Sound angelehnt ist. Hier kommt ihr Track In Between. We don't wanna live like cooks, just wanna live. Ihr hört immer noch den Sunday Service, natürlich, was auch sonst. Das eben gerade war Sorrow, ein Ambient- und Dubstep-Produzent aus England, der mit Dreamstone vor kurzem eine schöne Platte veröffentlicht hat. Davon war der Track Intruder zu hören. Und als Gegenbeispiel, wie man es schlecht machen kann, als nächstes Kanye West für euch, sein letztes Album Jesus, finde ich ja nicht eher zweifelhaft. Trotzdem davon nochmal ein Track, Bound 2. The niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you supposed to drown. Bam. Bam. Uh-huh, honey. What you doing in the club on a Thursday? She said she only here for a girl's birthday. They order champagne but still look thirsty. Rock Forever 21 but just turned 30. I know I got a bad reputation. Walk around always mad reputation. Leave a pretty girl sad reputation. Start a fight club, bad reputation. I turned the nightclub bad at a basement. I turned the plane around, your ass keep complaining. How you gon' be mad on vacation? Dutton winding around all these Jamaicans. This that prom shit. This that what we do, don't tell your mom shit. This that red cup all on the lawn shit. Got a fresh cut straight out the salon, bitch. I know you're tired of loving, with nobody to love. Nobody, Uh-huh, honey. Close your eyes and let the word paint a thousand pictures. One good girl is worth a thousand bitches. Bam. Wanna fuck you hard on the sink. After that, give you something to drink. Step back, can't get spunked on a mink. I mean, damn, what would Jerome think? Hey, you remember where we first met? Okay, I don't remember where we first met. But hey, admitting is the first step. You know, ain't nobody perfect. And I know, with the hoes I got the worst rep. But ayy, the backstroke I'm trying perfect. Ayy, yo, we made the Thanksgiving. So ayy, maybe we can make it to Christmas. She asked me what I wish for on my wish list. Have you ever asked your bitch for other bitches? Maybe we could still make it to the church steps. But first, you gon' remember how to forget. After all these long adverses, I'm tired, you tired, Jesus wept. Jerome's in the house, watch your mouth. Jerome's in the house, watch your mouth. Your mouth, bam. Bam. Uh-huh, honey. Bound 2, das war ein Track von Kanye West. Diese Samples aus diesem 60s Song, irgendeine Girlband, wahrscheinlich ganz, ganz großartig, aber was er dann daraus macht mit seinen, weiß ich nicht, Vocal Parts dazwischen, ist doch irgendwie dann doch nicht die erste Wahl, glaube ich. Das Ganze vom Album Jesus, Kanye West hat sicherlich auch schon kommerziellere Alben gemacht oder erfolgreiche Alben gemacht, obwohl die wahrscheinlich auch sich auch ein paar hunderttausend Mal verkauft hat hier, wenn nicht sogar noch mehr. Irgendwie erstaunlich, dass das dann doch funktioniert. Rob Moore würde auch gerne so viele Platten verkaufen. Der Herr kommt aus Toronto, aus Kanada, ist ein Singer-Songwriter, hat gerade mit Places to Die sein Debütalbum veröffentlicht. Davon hören wir den Track Lost and Found Like You. Turn off the television and put back on the stereo system. I know this one, so I'm alone. I always get this singer's words wrong. I'm dressed up so I can hit the town to get fucked up before I feel the ground and watch the stars spinning around. I always confuse the constellations. Yeah, the constellations. I want to be somebody. Moi hörten wir vom Album Places to Die, der Track Lost and Found Like You. Nadine Shah ist eine Künstlerin, die schon mit ziemlich viel Lorbeeren gesegnet wurde für ihr Album Love You're Dumb and Mad. Vorher hat sie schon zwei EPs veröffentlicht und sie wurde so ein bisschen mit Marianne Faithfull und diversen anderen Größen verglichen. Ob das hinhaut, könnt ihr selbst vergleichen. Hier kommt ihr Track Aching Bones.